zeichnet euch nicht an. Ihr seid es, die mich gewonnen. Ihr seid es, die mich trotz des Umso verkocht. Ja, Moral bin ich gewonnen. Eure Ehrlichkeit macht mir zu groß. Eure Liebe macht den Weg sonst stein. Jetzt kommt ihr an meine Tür. Halt hoch, rettet nun allein. Eure Ehrlichkeit macht mir zu groß. Eure Liebe macht den Weg sonst stein. Jetzt kommt ihr an meine Tür. Aber ich rufe, denn ich bin jetzt allein. Immer nein, man wollte von mir ein Ja. Sollst du nicht sagen, mein Lehrer, was der Lehrer war? Voll eure Antwort, immer nein, man wollte von mir ein Ja. Sollst du nicht sagen, mein Lehrer, was der Lehrer war? Ich würde sagen, wo mein Lehrer mal Kälte war. Voller Antwort, immer nein.